Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 117. Ausgabe der kommentierten Radiolesung. Heute darf ich mit Bernhard Viehl wieder einen unzweifelhaften Kenner von Friedells Leben und Werk als Sendungsgast begrüßen. Dankenswerterweise hat er sich nicht nur der Mühe unterzogen, eigens aus München anzureisen, sondern sich dann hierorts mannigfachen Verlockungen der Theaterspielpläne zum Trotz die Zeit genommen, einen ausführlichen Kommentar abzugeben, dessen erster Teil heute zu hören sein wird. Den zweiten Teil möchte ich mir für eine der abschließenden Sendungen, nachdem das Ende von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit erreicht ist, aufsparen, was, wie schon einmal angedeutet, in etwa am 8. Mai 2014 der Fall sein dürfte. Das zweite Stadium des Impressionismus. Diese letzten Schriften stellen zugleich den Versuch dar, den Impressionismus, in dem Nietzsche das Kernwesen der Dekadenz erkannt hatte, zu überwinden, sowohl als Weltbild wie als Form. Es ereignete sich aber die Paradoxie, dass gerade Nietzsche den Impressionismus für Europa endgültig legitimierte und für Deutschland überhaupt erst heraufführte. In den 90er Jahren verfällt alles dem Impressionismus, sogar die Gebiete, die ihm ihrer innersten Natur und Bestimmung nach völlig zu widerstreben scheinen. Er bemächtigte sich in Rodin der Plastik, in Debussy der Musik, in Kaiser Wilhelm der Politik, in Alfred Kerr der Kritik. Mit diesem Pan-Impressionismus steht auch eine Steigerung des Naturgefühls im Zusammenhang, die den Rousseauismus des 18. Jahrhunderts auf einer höheren Spiralebene wiederholt. Die Gärten unserer Voreltern, sagt Maeterlinck in einem Aufsatz über alte Blumen, waren noch fast öde. Der Mensch verstand noch nicht, um sich zu schauen und das Leben der Natur mitzugenießen. Dies ist sehr begreiflich. Die Menschen konnten die Natur noch nicht schauen, weil sie selbst dazugehörten. Im letzten Kapitel von Plisch und Plum erscheint ein Mister namens Pief, der ununterbrochen durch sein Fernglas blickt und diese seltsame Handlungsweise mit folgendem Monolog begründet. »Warum soll ich nicht im Gehen?« spricht er. »In die Ferne sehen. Schön ist es auch anderswo. Und hier bin ich sowieso.« Eines der vielen tiefen Philosopheme Buschs. Das Schöne ist immer das anderswo, das hier lockt niemals, weil wir da eben sowieso sind. Daher kann lyrische Naturbegeisterung immer nur von städtischen Kulturen ausgehen. Der erste Vorgarten entstand gleichzeitig mit den Städten der anbrechenden Neuzeit. Der englische Park mit dem Aufstieg Londons zur Großstadt und der Alpensport mit der Geburt der modernen Weltstädte. Eine ganz analoge Entwicklung nahm die Landschaftsmalerei. Ihre Blütezeit beginnt mit den Stadtkulturen Italiens und Hollands und kulminiert mit dem Emportauchen der Riesenstädte im Second Empire, im viktorianischen und im wilhelminischen Zeitalter. Das Mittelalter kannte bloß Gemüsegärten, empfand vor Bergen und Schluchten nur Angst und Abscheu und hat nie das Bedürfnis gehabt, sie abzubilden, zu erforschen oder zu besingen. Inzwischen war jedoch, und zwar zunächst in der Malerei, der Impressionismus in sein zweites Stadium getreten. Er wird phänomenalistisch. Es wurde bereits im vorigen Kapitel ausgeführt, dass neben der realistischen auch diese Möglichkeit der Weltinterpretation in ihm angelegt ist. Zunächst erschienen die Neo-Impressionisten, die, weil sie an Monets Kommata anknüpfend eine radikale Tüpfeltechnik beobachteten, Pointillisten oder auch, weil sie das Gesichtsbild in seine letzten Elemente zerlegten, Divisionisten genannt wurden. Mit einem Wort, sie malten Mach. Außerdem verwendeten sie bloß einfache Farben. Sie gingen dabei offenbar von der Erwägung aus, dass das Phänomen der Mischtöne erst durch einen psychophysiologischen Vorgang zustande kommt, während in der Wirklichkeit nur die reinen Spektralfarben nebeneinander vorkommen, und versucht nun, diese so auf die Leinwand zu setzen, dass das Auge gezwungen ist, sie in der geforderten Weise zu kombinieren. Sie verlegten also den Mischprozess von der Palette in die Netzhaut. Damit erreicht die Rationalisierung und Verwissenschaftlichung der Kunst ihren Höhepunkt. Wie bei Zola, der Dichter sich zum Sozialstatistiker, Lokalreporter, Gerichtspsychiater, Vererbungsbiologen macht, so wird hier der Maler zum Spektralanalytiker, Chemiker und Experimentalpsychologen. Ein pointillistisches Gemälde macht erst aus entsprechender Entfernung den richtigen Eindruck, was ebenfalls dem Vorgang in der Wirklichkeit entspricht. Dies ist scheinbar der Gipfel des Impressionismus, tatsächlich aber bereits dessen Auflösung. Denn tritt man weit genug zurück, so erscheint die Kontur, ja, noch mehr, das Glasmosaik. Und so verhält es sich denn auch in der Tat bei dem einzigen bedeutenden Pointillisten Giovanni Segantini, den Österreich für sich reklamierte, weil sein Geburtsort, das südtirolische Grenzstädtchen Arco, damals noch nicht zu Italien gehörte, der aber nach Abstammung, Wohnsitz und Bildungsgang und selbst in seinem Stoffkreis ganz Romane war, da er fast alle seine Motive dem Hochgebirge der latinischen Schweiz entnahm. Er hat die Strichelmanier zur höchsten Meisterschaft gebracht, indem er die Pinselpunkte wie Mörtel aneinander setzte und seine Höhenvisionen auf prachtvolle Weise in eine dicke Schneedecke, fette Pflanzendecke und fast tastbar dichte Luftdecke hüllte. Wenn der Pointillismus den Beschauer zwingen will, die Komposition des Bildes selbst tätig vorzunehmen, so verlangt er von ihm einen Akt der Abstraktion. Und von da bedarf es nur eines Schrittes, um auch den Schöpfungsprozess des Kunstwerks wieder zur Abstraktion zu machen. Diesen Schritt von der Analyse zur Synthese tat Van Gogh. Er formuliert, manchmal sogar zu schroff, indem er gleichsam nur die Grammatik der vitalen Funktionen eines Menschen- oder Tierkörpers und das Wahrere, weil aus allen verflossenen Impressionen zusammengeschaute Traum- und Erinnerungsbild einer Landschaft gibt. Seine Gemälde, in denen Greco, Goya und Daumier, die unheimlichsten Maler des neueren Europa, zu schreckhafter Wiedergeburt auferstanden sind, wirken wie gespenstische Albdrucke, zermalmende Karikaturen, peinigende Verzeichnungen, diabolische Versuchungen. Bisweilen denkt man mit Schauder, so müssten Klopfgeister malen. Man hat für diese phänomenalistische und synthetische Phase des Impressionismus später das überflüssige und verwirrende Neuwort Expressionismus geprägt. Aber wenn Van Gogh Expressionist ist, so ist Cézanne bereits Nach-Expressionist. Er ist das Modell des Claude Lantier in Zolas Œuvre, des revolutionären Künstlers, der radikal mit der ganzen Vergangenheit bricht. Dazu gehörte für ihn auch schon der Impressionismus. Er malt bereits wieder die Vision, die platonische Idee, aber als einer, der durch den ganzen Impressionismus hindurchgegangen ist, ihn hinter sich, unter sich erblickt. Er malt niemals Impressionen, also Abbilder von Einzelgegenständen, sondern immer den Gegenstand an sich, die Summe aller Krüge, Orangen, Bäume der Welt. Man sollte glauben, dass dann nur ein Abstraktum übrig bleibt. Es entsteht aber ein höchstes Konkretum. Er ist also sozusagen ein malender Realist, aber nicht im sensualistischen Sinne der Neuzeit, sondern im mittelalterlichen des Universalia sunt realia. Er malt aber auch die Farbe an sich, wie sie, nicht als Bildkomponente, sondern als eine Idee der Schöpfung, losgelöst vom Dienst der Form, ein selbstherrliches Eigenleben führt. Van Gogh war Holländer. Und es ist überhaupt bemerkenswert, dass die stärksten künstlerischen Anregungen jenes Zeitraums in kleinen Ländern ihr Quellgebiet hatten. In Norwegen, Schweden, Dänemark, Belgien, Irland. Es ist das kein Novum in der Kulturgeschichte. Große geistige Erneuerungen sind, worauf schon im ersten Buch hingewiesen wurde, fast immer von Zwergstaaten ausgegangen. Nach unseren heutigen Begriffen war das perikleische Athen und das medizeische Florenz eine mittlere Kreisstadt, das Wittenberg Luthers und das Weimar Goethes ein größeres Landnest. Es handelt sich hier um das, was wir bei einer anderen Gelegenheit die schöpferische Peripherie genannt haben. Kulturell genommen fällt auch das Russland Tolstois und Dostojewskis unter den Begriff der Peripherie und des Kleinstaates, denn es war nichts als eine riesenhaft ausgedehnte Bauernsiedlung mit einigen künstlich inokulierten Stadtgebilden. Gegenüber den neuen Phänomenen hat die zünftige Kritik in einer besonders grotesken Weise versagt. So schilderte zum Beispiel, um ein Exempel für 100 zu geben, der Literaturhistoriker Hans Sittenberger die Situation um 1890 folgendermaßen. Bourget mit seinem psychologischen Spintisieren gab den Einschlag. Dazu gesellte sich der Einfluss des schwachköpfigen Mystikers Maeterlinck. Hier und da findet man auch Anklänge an die blutarme, lächerlich aufgedunsene Wissenschaftlichkeit Strindbergscher Schöpfungen. Von Ibsen lernten sie das Vollpfropfen des Dialogs mit Gedanken und Anspielungen ohne Rücksicht auf die jeweilige Situation, die aufdringliche, ganz veraltete Selbstcharakteristik der Personen. Ihr Dialog gemahnt wie derjenige ihres Meisters an die primitiven Narrenspiele von Hans Sachs, allwo die Personen mit großer Höflichkeit sich selber vorstellen, ich bin der und so ist meine Art. Wollte man einen Preis für Anticharakteristiken ausschreiben, so müsste man ohne Zweifel jenen krönen, der von Maeterlinck aussagte, dass er schwachköpfig, von Strindberg, dass er blutlos und von Ibsen, dass seine Technik nicht einmal Hans-Sachsisch, sondern vor Hans-Sachsisch sei. 1893 erschien Max Nordaus vielgelesenes Buch Entartung, eine mehrere hundert Seiten lange ununterbrochene Anpöbelung aller führenden modernen Künstler, in der, um wiederum nur ein Beispiel anzuführen, Ibsen als bösartiger Faselhans, Modernitätsmarktschreier und Thesenschwindler bezeichnet wird und die Schlussnote erhält: Die einzige Einheit, die ich in Ibsen entdecken kann, ist die seiner Verdrehtheit. Worin er sich wirklich immer gleich geblieben ist, das ist seine vollständige Unfähigkeit, einen einzigen Gedanken deutlich zu denken, ein einziges der Schlagworte, die er seinen Stücken hier und da aufpinselt, zu begreifen, aus einem einzigen Vordersatz die richtige Folgerung zu ziehen. Durch derartige Blamagen nervös gemacht, hat die literarhistorische Kritik sich neuerdings der umgekehrten Taktik in die Arme geworfen, indem sie jeden modischen Schund, der eine halbe Saison lang berühmt ist, gewissenhaft registriert und ängstlich zergliedert, ein Vorgehen, das, nicht weniger albern und ahnungslos als das frühere, an den Clown erinnert, der mit ernsthaftem Eifer die Kunststücke des Jongleurs wiederholt. Der Sänger aus Thule. Die geistigen Ahnen Ibsens sind in dessen eigenem Lande zu suchen. In dem Norweger Holberg und den Dänen Andersen und Kierkegaard. Holberg ist oft mit Molière verglichen worden, den er an philosophischer Kultur und Eleganz der Form nicht entfernt erreicht, aber an Saftigkeit der Satire und Schärfe der Federzeichnung noch übertraf. Die Erinnerung an den scheinbar harmlosen Andersen mag im ersten Moment überraschen, aber nur, solange man vergisst, dass dieser Jugendautor einer der tiefsten Menschendurchleuchter und stärksten gestaltenden Ironiker der Weltliteratur gewesen ist. Zu Kierkegaard verhält sich Ibsen etwa wie Wagner zu Schopenhauer, Hebbel zu Hegel, Shaw zu Carlyle, Schiller zu Kant. Er hat von ihm einen Teil seines Ideenrüstzeugs bezogen, wobei er bisweilen von dem schönen Vorrecht der Künstler Gebrauch machte, die Philosophen misszuverstehen. Von großer, man möchte sagen, verkehrstechnischer Bedeutung war für die damalige Dichtergeneration auch der Däne Brandes, der, eine Art literarischer Kingmaker, mit starker Witterung für die treibenden Kräfte der Zeit dem gebildeten Europa die reiche Literatur seiner Heimat erschloss und umgekehrt den Strom der europäischen Bildung nach Skandinavien leitete, freilich bei allem Geschmack und Anpassungsvermögen immer nur die oberen Schichten der Künstlerpersönlichkeiten berührend, indem er sich nie über das Niveau des feingeistigen Literaturessays erhob, das die Wunder der Tiefsee in gepflegten Bassins zur Schau stellt. Im Übrigen lässt sich die norwegische Literatur von der dänischen ebenso wenig trennen wie die holländische Malerei von der belgischen. Norwegen gehört ganz zum dänischen Kulturkreis, dem es vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum Wiener Kongress auch politisch eingegliedert war. Mehrere Jahrhunderte hindurch war im ganzen Lande die Sprache der Kirche, des Gesetzes und der Gebildeten das Dänische. Und erst im 19. Jahrhundert begannen Wiederbelebungsversuche durch Aufnahme von Elementen der norwegischen Volkssprache in die dänische Schriftsprache. Ibsen und Bjørnson schrieben ein norwegisch tingiertes Dänisch. In den Kronprätendenten sagt der Skalde Jadgeir: Kein Lied wird bei hellem Taglicht geboren. Von dieser Art waren die Lieder des Skalden Ibsen. Geboren im Lande der Mitternachtssonne, seltsam klar und düster, beschattet vom Gestern, erhellt vom Morgen, in doppelsinniges Zwielicht getaucht, dämmerig zwischen den Zeiten webend. So steht die Gestalt Ibsens vor dem staunenden Gedächtnis der Nachwelt, als die finstere Flamme des Nordens, der geheimnisvolle Sänger aus Thule. Der letzte Klassiker. Will man Ibsen katalogisieren, so muss man ihn zweifellos in die Familie der Klassiker einreihen. Unter einem Klassiker ist nicht ein Dichter zu verstehen, der in bestimmten Formen schafft, zum Beispiel in Versfüßen oder bestimmte Stoffe bevorzugt, zum Beispiel tragische oder antike, sondern jeder Dichter, dessen Werke nicht bloß Produkte der Vitalität, des Erlebens und Erleidens, sondern auch der Rationalität, der planvollen Berechnung und edlen Besonnenheit sind. Jeder Dichter, in dem Leidenschaft sich zur Wissenschaft geläutert hat, ist ein Klassiker. Solche klassische Werke sind alle uns bekannten griechischen Trauerspiele. Schöpfungen des gereiftesten Kunstverstandes, sorgsam in allen Teilen durchkomponiert und abgewogen wie ein alter Tempel oder Altarschrein. Vermöge der reichsten und sichersten Kenntnis des Handwerks, des Materials, der Gesetze und Proportionen. Solche Werke sind die Dramen Goethes und Schillers, Corneilles und Racines, in denen alles sich gegenseitig hebt, verdeutlicht, beschattet und beleuchtet, bis für jede Einzelheit eine vollendete Bühnenperspektive entsteht und die Dialoge Lessings und Molières in ihrer leichten und lichten, gegliederten und geschlossenen Architektur. Der letzte Klassiker dieser Art war Henrik Ibsen. Der vollendetste, weil er der komplizierteste war. Von ihm gilt in noch höherem Maße, was Goethe von Shakespeare gesagt hat. Seine Menschen sind wie Uhren mit Zifferblatt und Gehäuse von Kristall. Sie zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunde an und man kann zugleich das Räder- und Federwerk benennen, das sie treibt. Ja, Ibsen sah durch die Menschen hindurch, als ob sie transparent wären, erkannte das verborgene Gerüst, das unsere Welt trägt, das stille Herz, das in ihr unermüdlich schlägt. Sein Auge sandte geheimnisvolle X-Strahlen durch das dunkle Erdengeschehen. Zenit des bürgerlichen Theaters. Ibsen bezeichnet den Zenit des bürgerlichen Realismus. Seine Psychologie und Technik entspricht der Theaterform, die, gleichzeitig mit der Bourgeoisie zur Herrschaft gelangt, durch den völlig verdunkelten Zuschauerraum, die scharf isolierte, grell beleuchtete Bühne, den Plafond, das praktikable Möbel und drei geschlossene Wände gekennzeichnet ist. Im dritten Buche wurde der technische Unterschied zwischen Goethe und Schiller dahin charakterisiert, dass dieser bühnenpsychologisch mit nur drei Wänden und gemalten Türen, jener aber mit der vollen Wirklichkeit, nämlich vier Wänden und richtigen Türen, operiert hat, wodurch aber infolge einer Überdimensionalität die Bühnenwirkung nicht gesteigert, sondern beeinträchtigt wurde. Genauer müssten wir jetzt noch, indem wir Ibsen auf seine dramatische Kapazität prüfen, dessen Unterschied von Schiller dahin präzisieren, dass beide eminente Theatraliker waren, aber Schiller der Theatraliker der Soffit, der Kulisse und der ausgeschnittenen Tür, Ibsen der Bühnenmeister der festen Decke, der gebauten Wand und der massiven Tür, die aber doch eine gestellte Fantasietür ist. Es ist, mit einem Wort, der höchste erreichbare Theaterrealismus. Lieber Herr Dr. Fehl, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Bei Ihnen kann ich die Frage auch als apodiktische Feststellung umformulieren. Sie haben persönlich einen Bezug zu Egon Friedell, Sie haben eine Biografie über ihn herausgebracht. Ja, das kann man so sagen mit dem persönlichen Bezug. Das ist allerdings richtig. Wie sind Sie auf Friedel gestoßen? Wodurch wurde er Gegenstand Ihres Interesses? Das ist ein autobiografisch wirklich durchaus bedeutsames Ereignis. Es war so, als ich mitten in meinem Germanistikstudium steckte, es war eigentlich schon so ein bisschen über die Mitte drüber, und von diesem Germanistikstudium einerseits enttäuscht, andererseits entnervt war, dadurch, dass man zwar ständig irgendwelche Sekundärliteratur, irgendwelche Aufsätze, irgendwelche dann sehr gerne in den 70er, 80er Jahren linguistisch und strukturalistisch orientierte Theorien gelesen hat, aber kaum noch zur Literatur selber gekommen ist und vor allem einem die Literatur selber dadurch erstmal ziemlich gründlich vergällt worden ist. Ja? Also ich habe schon überlegt, das Studium abzubrechen. So hätte ich dann zwar nie gemacht, aber ich hatte dann Glück. Und jedenfalls in dieser Phase, wo ich suchte, mir noch so einen Weg bis zum Schluss zu bahnen, bin ich durch eine damalige Freundin auf Friedels Aphorismus gegen die Germanisten gestoßen. Die hatte den in ein germanistisches Hauptseminar mitgebracht und den vorgelesen, sehr zur Begeisterung der Dozentin. Und das hat mich von Anfang an angesprochen. Also es war so ein richtiges, also Erweckungserlebnis wäre jetzt ein bisschen zu viel, aber es hat richtig gezündet, weil ich mir dachte, Mann, das ist erstens einfach brillant geschrieben, das hat Witz und vor allem, es trifft den Punkt der Sache. Ich habe mich durchaus wiedererkannt in diesem Text. Ich dachte mir, bis heute hat sich praktisch gesehen die Methode verfeinert, geändert. Aber im Prinzip ist das doch ganz genau das Gleiche. Das war ein großer Auftrieb und dann habe ich mich von da an mit Friedel immer wieder beschäftigt und hat mir die Kulturgeschichte der Neuzeit besorgt und da immer wieder nachgelesen. Und so hat er mich ja eigentlich seither begleitet. Also mal enger, mal waren dann andere wieder, auch arbeitsbedingt, aber er war immer irgendwie präsent. Bezog sich das auf Friedel konkret oder überhaupt auf diese damalige Literaturszene? Zunächst auf Friedel, der als Figur dann interessant, für mich interessant geworden ist, also gleich nachdem ich da diese erste Begegnung hatte. Und dann auf die Literatur der Zeit auch, ja, was natürlich also wesentlich damit zusammenhing, dass ich damals ganz stark anfing, eben für den bürgerlichen Realismus mich zu interessieren, also so von Felix Dahn, Ein Kampf um Rom, über Paul Heise, die Leute bis Wilhelm Raabe, Konrad Ferdinand Meyer, Gottfried Keller, Fontane und auch die Zeit, ja, natürlich die geistige, kulturgeschichtliche und politische und wissenschaftliche Entwicklung, das hat mich dann schon sehr interessiert. Und dann hatte aber Wien und diese Zeit so ab, sagen wir mal grob, 1880, 70, 80, schon, also natürlich durch Gustav Klimt und dann durch Schiele und durch Schnitzler, den ich zur gleichen Zeit dann entdeckt habe, so richtig, und auch über Hugo von Hofmannsthal, wirklich eine Faszination. Ja? Also das hat einen angezogen. Ja, das ist bis heute so geblieben. Also. Was sind so die Gedanken, die Sie bei Friedel besonders fasziniert haben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte mich da so ein bisschen wiedererkannt, ja, also persönlich angesprochen gefühlt da in seiner Philippika gegen die Germanistik. Und was mich angesprochen hat, erstmal völlig intuitiv und so vom Gefühl her, dass ich mir dachte, also der schreibt eigentlich so, wie ich es mir vorstelle, und er scheint ähnlich zu denken, er scheint also ähnlich auch seine Welt zu empfinden, er scheint eine ähnliche Auffassung gegenüber seiner Umgebung zu haben, auch so eine Art von, sagen wir mal, philosophischer und analytischer Neugierde. Und zugleich war es aber, ich glaube, dieses künstlerische Moment, ja, also dieses Moment der Eingebung, der schöpferischen Fantasie, die er dann unter einem seiner Schlüsselbegriffe, nämlich dem Begriff des Dichters beziehungsweise Dilettanten, zusammenfasst. Also das war mir einfach nahe und offen gesagt ist mir es bis heute nahe. Das heißt, Sie haben auch eine positive Einschätzung des Begriffs Dilettant. Ja, ganz entschieden, wenn er so verstanden wird, wie Friedel ihn verstanden hat. Und das ist ja der Dilettant nicht als einer, der nichts kann und nicht gelernt hat und die Sachen im landläufigen Sinne, wie man das heute versteht, dilettantisch macht, sondern der Dilettant ist bei ihm derjenige, der im Gegensatz zum Fachmann, Fachwissenschaftler, also bei der Betonung auf Fach liegt, einen Überblick über das Ganze hat. Banal gesagt, er ist Generalist. Also er lässt sich inspirieren und versucht, über die wissenschaftlichen Grenzen seines Faches oder die rationalen Grenzen seines Faches und überhaupt die rationalen Grenzen des Erklärbaren, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hinauszudenken, die Welt intuitiv zu erfassen, wie ein Künstler sie erfasst oder wie ein Mystiker sie erfasst, um sie dann zu untersuchen und nach seiner eigenen Weise zu erklären. Das ist der Dilettant. Der Dilettant ist der schöpferische Charakter oder eben der Dichter in einem emphatischen Sinne, im Gegensatz eben zum Fachmann, der viel Fachwissen und rationales Denken, aber keine Fantasie hat und deswegen auch kein Gespür für Zusammenhänge, die nicht auf den ersten Blick sich erschließen. Nun sind Sie aber ein promovierter Fachmann als Literaturwissenschaftler. Inwieweit fühlen Sie sich da inkommodiert? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe also bei Lesungen aus meiner Biografie, also gleich als ich Ende Januar das Glück hatte, die bei einer Veranstaltung vom Beck Verlag vorzustellen, habe ich gleich gesagt, ich bin also als promovierter Literaturwissenschaftler eigentlich genau einer von denen, die Friedel mit seinem Aphorismus gegen die Germanisten meint. Und ich bin dann eingestiegen und habe den ersten Abschnitt von dem Aphorismus gegen die Germanisten vorgelesen. Und das hätte ich vielleicht gar nicht getan, wenn ich mich da wirklich inkommodiert gefunden hätte. Im Gegenteil, ich finde bis heute, dass er recht hat und ich kam mir in meinem eigenen Fach auch immer ein bisschen vor als Außenseiter und habe immer versucht, beide Seiten zu sehen. Also sowohl das Fachwissenschaftliche wie auch das künstlerisch-dichterische, intuitive, was außerhalb liegt. Und naja, ganz ähnlich ist es ja bei Friedel. Er hat Philosophie studiert und hat in Philosophie promoviert, aber hat Novalis sehr bezeichnenderweise für ihn als einen Dichter der Romantik, der aber ganz entsprechend auch der damaligen Zeit als Dichter natürlich auch Philosoph war und übrigens auch Fachmann Novalis als Bergbauingenieur. In dem Abschnitt, den Sie soeben gelesen haben, reitet Friedel ganz vehement zur Ehrenrettung zweier seiner Säulenheiliger aus, zu Ibsen und eben genannten Maeterlinck. Würden Sie ihm da recht geben in seiner Beurteilung? Ja, auf jeden Fall. Man könnte da so einige Figuren aufführen, wo ich ihm also vollkommen recht gebe. Jetzt also Ibsen, Maeterlinck, Nietzsche, zumal noch seine ganze Beurteilung dieser Zeit, in die er jetzt Ibsen Maeterlinck einordnet und Nietzsche ein bisschen davor, finde ich ganz außerordentlich klug und wirklich ganz ungemein treffend. Also muss ich wirklich sagen, auch aus heutiger Sicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Ibsen. Was er an Ibsen bewundert, ist ja einerseits, dass es Ibsen gelungen ist, sehr genau diese bürgerlichen Milieus zu schildern, aus denen Friedel ja selber kommt. Also er hat sich da sicherlich, wie viele seiner Zeit, gewiss auch in der Schilderung dieser bürgerlichen Atmosphäre bei Ibsen wiedererkannt. Was er bewundert hat, ist auch, dass Ibsen es schafft, einerseits so ein klares Bild dieser Figuren zu zeichnen, sie auch durch ihre eigene Sprechweise zu charakterisieren, ohne sie aber irgendwie überstilisieren zu müssen oder überhaupt sie stilisieren zu müssen und zugleich aber sie so darzustellen, dass man immer merkt, es ist hinter ihnen noch irgendeine Welt, die die Figuren selber nicht begreifen. Also so etwas Metaphysisches oder ein gewisser Mystizismus der Welt, an den ja Friedel als Anhänger ist, auch so ein Säulenheiliger, also einer seiner ganz großen Säulenheiligen über Meister Eckhart, der mittelalterliche Mystiker. Das ist eigentlich so ein Zentralpunkt, wo dann letztlich, wenn man genau hinschaut, auch Figuren, also wie Maeterlinck, Nietzsche und eben Ibsen zurückgehen. Deswegen ist auch der Begriff Naturalismus von Friedel, den findet er ja auch zweifelhaft und zwar zu Recht, weil der ja einfach nicht nur die empirische Welt, wenn ich es mal so sagen darf, beschreibt, sondern er beschreibt die Welt, die man nicht wahrnehmen kann und die man nur intuitiv erfasst. Also zum Beispiel der Schluss von Ein Puppenheim, also Nora, wo sie am Schluss sagt, als sie ihren Mann den Rechtsanwalt verlässt, ich komme nicht mehr zurück, es sei denn ein Wunder geschehe, ja. Und ihr Mann versteht nicht, was gemeint ist. Und mit dem Wunder ist so eine Art mystischer Weltschau gemeint, also dass einem plötzlich metaphysische Zusammenhänge aufgehen und man gleichsam das Göttliche der Schöpfung bemerkt, ja, das wahrnimmt, ja, sozusagen mit der Seele begreift. Und das hatte Ibsen, wie viele seiner Säulenheiligen von Friedell, und konnte das so umsetzen, dass die Figuren, und das finde ich bei Friedell ganz glänzend geschrieben, auch wirklich wie durchscheinend wären, ja, also geradezu ätherisch, und trotzdem sind sie mit einer ungeheuren Schärfe präsent und haben Kontur und man kann ihre Charaktere erfassen. Und wie er das so beschreibt, er erfasst, wie ich meine, wirklich hier was ganz Wesentliches, ja. Und was die Ibsen-Interpretation betrifft, ja, da könnte sich mancher Germanist ein bisschen was dran abschauen. Also, wo dann wirklich Ibsen ja immer als Naturalist erscheint und so weiter. Und also auch, dass er sagt, im Zusammenhang mit Ibsen Kierkegaard erwähnt, ja, ist auch ein ungeheuer tiefer Gedanke, weil er genau sieht, dieser Ibsen stellt die Figuren so dar, dass sie sich dieser mystischen Welt nicht inne werden, beziehungsweise jetzt ist er fast in allen seinen Stücken so. Aber Ibsen selber hatte die Intuition und darum kann er diese Figuren auch in ihrem Verlust so beschreiben. Das ist natürlich, steht im Hintergrund unter anderem der große Mystiker Kierkegaard, wenn man ihn so bezeichnen will, ja. In der Tat könnte man über den Schluss der Nora sehr lange diskutieren. Sie verlässt ja ihre Kinder, ja, um die Kinder, ja, vor sich selbst zu schützen, was genau natürlich eine sehr patriarchalisch-bürgerliche Sicht und sehr eindeutig 19. Jahrhundert ist. Ja, natürlich, das ist klar. Also schreibt auch Friedell, da muss ich ihm auch recht geben, dass er sagt, also er ist ein Klassiker, das haben wir gerade ja in dem Abschnitt gehört. Und später, nach dem Abschnitt, den ich jetzt gelesen habe, geht er ja etliche Seiten sehr genau noch mal auf Ibsen ein und sagt, er hat seine Zeit so ungeheuer klar erfasst, dass man das eigentlich nicht mehr klarer erfassen kann. Und damit wird er auch zu einem großen Historiendichter. Das heißt, man kann heute ihn sozusagen als einen, der sehr klar und präzise die bürgerliche Welt des späten 19. Jahrhunderts abgebildet hat, abgezeichnet hat. So kann man ihn heute als einen Vermittler dieser Welt lesen. Es ist natürlich so, es war damals die Familie natürlich, wenn ich es mal so konservativ sagen darf, ja, sagen muss, die hatte einfach den höheren Stellenwert, ja. Und wenn das eine Frau die Kinder verlässt, das wurde als Bruch mit einem Naturgesetz angesehen, ja. Also die Familie war fast noch gerade in der bürgerlichen Welt hinter dem Staat der höchste Wert in der diesseitigen Welt. Also kam Gott oder eben auch nicht mehr, der Staat, der Nationalstaat und dann die Familie als kleines Abbild und, wie man es immer nannte, Keimzelle des Staates. Das war unerhört. Und das, ja, hat natürlich deswegen auch Skandal gemacht, wenn eine Frau, die entschieden als die überlegene Figur gezeichnet ist und die eben durch ihr unbewusstes Dichtertum sich vollkommen, zwar leicht auf eine leichtsinnige Weise, aber dann am Ende eben nicht mehr leichtsinnig, ja, durch dieses unbewusste Dichtertum im Sinne Friedels, des Intuitiven, der Intuition einer göttlichen Schöpfung, einer metaphysischen Welt, so muss man das sagen, so meint Friedell auch, die dadurch ihr Mann, der nicht umsonst auch Anwalt ist, ja, das ist der Fachmann im Friedellschen Sinne, das ist genau der Fachmann, die dem dadurch als die überlegene Figur gezeichnet ist. Und das war natürlich noch so in den 1890er Jahren oder 1880er Jahren, war natürlich ein Skandal, ja. Das ist ganz klar. Und deswegen ist ja Ibsen dann so als revolutionär begriffen worden. Wobei aber es, finde ich, man würde ihn eben falsch interpretieren, wenn man ihn jetzt dafür, was ja auch gerne die Schulgermanistik macht, ihn vereinnahmt als einen, der früh gesagt hat, man muss die gesellschaftlichen Grenzen sprengen und die Nora dafür nicht verurteilt, ja, das halte ich für wesentlich zu kurz gegriffen. Sie verlässt die Familie nicht aus Leichtsinn, sondern sie macht sich wirklich schwer. Ja? Sie hat einen Gewissenskampf hinter sich und sagt, ich bin von meinem Bewusstsein eigentlich noch nicht Mutter genug, deswegen ist es besser, ich verlasse sie. Die verlässt sie jetzt nicht, weil sie einfach überhaupt keine Lust mehr auf Familie hat. Ja? Das ist eine ganz andere Motivation, die man mit der heutigen, wo man dann sagt, es geht halt nicht mehr, dann die Familie verlässt, weil man jetzt das Gefühl hat, man müsse sich selbst verwirklichen. Das ist eine andere, heute eine andere Kategorie. Und, das will ich dann doch auch nochmal sagen, eine allgemein zwar akzeptierte, aber eben, finde ich, doch wesentlich banalere, wesentlich flachere als die Motivation, die eher eine religiös bedingte oder metaphysisch bedingte Selbstfindung ist, die Ibsen der Nora zuschreibt. Wo sind Punkte in Friedels Gedankengebäude, mit denen Sie eher Schwierigkeiten haben? Also Schwierigkeiten ist so die Frage. Richtig Schwierigkeiten habe ich natürlich nicht. Gut, man kann sagen, er lässt die Frauen nicht immer gut wegkommen. Deswegen war er noch kein Frauenfeind, überhaupt nicht. Er blendet sie eher aus, als dass er sie irgendwie wegkommen lässt. Was auch, also das jetzt Allo Andrea Salome, und die ja auch in Wien war, gerade zu seiner Zeit, und mit seinem Intimus Peter Altenberg und mit Schnitzler und Felix Salten durch die Kaffeehäuser gezogen ist, und die Friedel, ob er wollte oder nicht, einfach wahrgenommen haben muss, also als auch große Nietzsche-Freundin und Exegetin und dann als berühmte Schülerin Freuds, also dass er nicht mal solche Frauen vorkommen lässt, hängt natürlich bei ihm mit persönlichen Erlebnissen zusammen. Also dass seine Mutter, eben als er 3 war, die Familie verlassen hat. Nach außen hin die gleiche Geschichte wie in Ibsens Nora, nach außen hin, sage ich. Also jedenfalls, dass die Mutter die Familie verlassen hat. Da war er zwar erst 3, aber als er dann sich das mehr und mehr begriffen hat, das war das Trauma seines Lebens, das vollkommen seine Einstellung Frauen gegenüber geprägt hat. Und was er ihr auch bis an sein Lebensende wirklich massiv vorgeworfen hat. Und er war nie in der Lage, über dieses, also die Psychologen, Psychoanalytiker würden es als Trennungstrauma bezeichnen, dieses massive Trennungstrauma zu überwinden und sich mit seiner Mutter auszusöhnen. Und das ist ganz klar. Es war immer ein sehr prekäres Verhältnis zu Frauen. Deswegen hat es auch mit Lina Loos nie so funktioniert, also dass sie ein Paar hätten werden können, weil er sie immer auch von sich weghielt, sie einerseits unterstützt hat, andererseits sie immer zeigen musste, was in vielen, in Dutzenden seiner Briefe an die Lina Loos eindringlich dokumentiert ist, zugleich immer den Belehrenden und Überlegenen spielt. Also was jetzt einerseits natürlich durch seine Prägung im späten 19. Jahrhundert sozusagen kulturell bedingt ist, aber natürlich ganz stark, gibt ja auch 1000 andere Beispiele, ja, ganz stark bei ihm von einem persönlichen Kindheits- und Jugendtrauma motiviert ist, ja. Und so muss man sich das erklären, aber es ist noch lange nicht antifeministisch, ja, oder jedenfalls ist es nicht frauenfeindlich. Er sagt halt nichts dazu. Und hat aber die Lina Loos auch immer unterstützt, und sie hat auch selber, also die wäre auch nicht die Schauspielerin geworden, so sicher nicht, ohne dass er immer sie begleitet hat und sie sich auch geistig so an ihm ausbilden konnte, weil damals war es ja noch wesentlich schwieriger, gerade in Österreich, dass Frauen auf einen ähnlichen Bildungsstand kommen. Das ist natürlich auch sozialgeschichtlich bedingt. Ja. Aber trotzdem, abgesehen davon, war er ein wesentlicher Inspirator für sie. Also das ist mal das eine. Also das mit den Frauen kann ich auch nicht sagen, dass mich das stört. Mich stört auch überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich teile dieser Mystizismus, also dieser Schöpfungsglaube von ihm, dass er in diesen ersten Kapiteln der Kulturgeschichte das Mittelalter als eine in sich geschlossene, ganz von einer Mystik des Schöpfungsglaubens durchdrungenen und deswegen harmonisch geordneten Welt beschreibt, ist natürlich ein großartiges Konstrukt. Was mich überhaupt nicht stört, zumal, weil er diesen Meister Eckehart einfach ungemein tief erfasst, also wie man einen solchen Mann, und er war für ihn einer der ganz großen Dichter, gleich nach Jesus ja, nach Jesus Christus, es war Meister Eckhart, darum ist das eigentlich der geheime Brennpunkt, würde ich fast sagen. Einer der geheimen Brennpunkte dieser Kulturgeschichte der Neuzeit. Das sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Er erfasst diesen Meister Eckhart ganz richtig, indem er sagt, er hat ein Denken, Meister Eckhart, das besagt, Gott ist in der jenseitigen Welt, hat die Welt erschaffen, aber wir sind Teil davon und man hat ihn in seiner eigenen Seele. Und möglicherweise ist sogar hinter dieser göttlichen Welt aber noch eine, die wir gar nicht erfassen können. Das ist natürlich ein ganz revolutionärer Gedanke eigentlich bei Meister Eckhart, weshalb er auch mit der offiziellen Lehrmeinung zu seiner Zeit durchaus über Kreuz stand. Man hat ihn jetzt nicht wie Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen geschickt. Dazu war er dann wieder zu fromm. Aber er musste einige seiner Thesen auch abschwören. Aber das nur nebenbei. Jetzt kann man natürlich sagen, aus der Sicht des Historikers und germanistischen Fachmannes, bitte, dieses Modell des Mittelalters als der idealen Welt bei Friedel ist natürlich ein idealer Entwurf und das kann man historisch so natürlich nicht übernehmen. Das Mittelalter war keine ideale Zeit. Es ist eine Projektion. Und es gab keinen Kapitalismus. Es gab nicht diese hochentwickelten Künstlertechniken des Impressionismus. Es gab nicht diese ganz fein durchdachte, durchrationalisierte Philosophie der Gegenwart. Gab's alles natürlich nicht im Mittelalter, aber es gab durchaus auch, wie also neuere Studien immer wieder belegen, Glaubenszweifel im Mittelalter. Und wenn man sich in Frankreich die klassischen gotischen Kathedralen anschaut, dann glaube ich, begreift man auch, dass die auch überzeugen wollten, dass das, was sie da einfangen, nämlich Gottes Schöpfung im Symbol der Architektur, durchaus auch dazu da ist, zu überzeugen und zu überreden, was wiederum auf bestimmte Zweifel auch schließen lässt. Also das gibt es schon. Das war nur zu Friedels Zeit noch gar nicht in der Erfassung der Wissenschaft. Also konnte er da auch das noch gar nicht wissen. Ja. Das gehörte nicht, war nicht Teil des historischen oder theologischen Diskurses. Ja. Und das lässt sich natürlich historisch nicht halten. Das ist schon klar. Auch geht er in seiner Geschichtsphilosophie, die ja als die Zäsur, die fundamentale Zäsur Europas, die historische Zäsur, die schwarze Pest festmacht, geht davon aus, dass das der Anfang der Neuzeit war, die ein immer stärkerer Rationalisierungsprozess und damit eine immer größere Entfernung von Gott sei, was man als Dekadenzmodell, als geschichtsphilosophisches durchaus deuten kann. Er sagt, im Mittelalter war die Welt nahe an Gott, und das war das Natürliche. Das ist natürlich ein Begriff eines Naturzustandes, den es in dieser idealisierten Form historisch nie gegeben hat. Insofern kann man natürlich sagen, das kann kein Referenzpunkt für einen ernsthaften Historiker sein. Damals schon nicht mehr. Natürlich, schon lange nicht mehr. Also spätestens seit Ranke nicht mehr. Und eigentlich seit Edward Gibbons schon fast nicht mehr. Ja. Also seit der Spätaufklärung. Gleichwohl muss man natürlich bei Friedel sagen, dass er sich ganz intuitiv seinem Dichtertum da überlässt. Da ist er einfach richtig nur Künstler. Man muss es als Kunstwerk betrachten und als Versuch, nicht Geschichtswissenschaft im strengen Sinne, im akademischen Sinne zu betreiben. Dagegen hat er sich sowieso immer gewehrt. Sondern Geschichte als Kunstwerk darzustellen oder wie ein Dichter darzustellen. Und wenn man dann bedenkt, von diesem Punkt aus, dass von Meister Eckhart bei Friedel ein direkter Weg führt zu den Romantikern des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts und da seine wichtigste Bezugsfigur Novalis war, der für ihn so eine Art neuer Mystiker war, der diesen mystischen Bezug von Meister Eckhart zwischen Gott und Welt wieder herzustellen versucht. Wenn man diesen starken Einfluss von Novalis bei Friedel auch bedenkt und überhaupt seine Neigung für die ganze Philosophie und Theologie der Romantik und der Spätaufklärung, aber das geht wirklich, es fließt ineinander über, dann muss man sagen, er kannte natürlich diese romantische Geschichtsphilosophie, der zufolge es ein goldenes Zeitalter gab. Und das war für ihn das Mittelalter. Und das war es für die Romantiker auch immer wieder für Novalis. Das war das goldene Zeitalter und die anderen Zeitalter entfernen sich davon, weil sie immer gottferner werden. Und da kommt dann Friedel ins Spiel. Ist der Rationalismus an einen Punkt angekommen? Ist die Abstraktion so stark? Ist die Technik so weit vorangeschritten, die Wissenschaft, dass die Welt sich selbst vernichtet? Und für ihn war das der Erste Weltkrieg. Und danach geht es eigentlich nur noch bergab, die letzte Phase der europäischen Kulturgeschichte. Und dann könnte ein dialektischer Umschlag wieder in neues spirituelles Zeitalter oder in neues religiöses. Und das ist genau seine Geschichtsphilosophie, die selbstverständlich fachwissenschaftlich angreifbar ist. Die stört mich aber nicht. Im Gegenteil, das macht ihn ja aus. Ja? Also das ist ja die große Kunst bei ihm, dass er da erfüllt ist, also wirklich von dem Ethos und von dem Glauben dran. Ja, da war er wirklich ein Gläubiger, da war er tief religiös in diesem Sinne. Abseits von christlichen, katholischen, protestantischen, jüdischen sowieso Dogmatiken, aber da war er wirklich tief religiös. Und wenn man das als Prämisse seines Denkens akzeptiert, kann man sagen, das akzeptiere ich nicht, das ist eine andere Position, das ist ganz klar. Das ist dann so eine empirisch-rationalistische Position. Wenn man das aber akzeptiert, dann fügt sich das andere wirklich bei ihm Stück für Stück, bis zu Nietzsche, ja, den er nicht umsonst als den letzten Kirchenvater bezeichnet. Und Nietzsche übrigens, also es gibt ja diese Kritik an einem Rationalismus und Materialismus der bürgerlichen Welt, in der der materielle Wert immer wichtiger wird und der geistige immer unwichtiger, was ja dann Nietzsche mit dem Begriff des letzten Menschen bezeichnet, der nur noch materielle Interessen hat, sozusagen nur noch in der Fläche denkt, ins Transzendente überhaupt keine Bezüge mehr hat und damit zufrieden ist. Das ist der letzte Mensch. Das ist dann das, was bei Friedel ungefähr der Fachmann ist, ja, oder der Fachwissenschaftler. Da berühren die sich ganz, ganz eng, Nietzsche und Friedel. Und vielleicht kann er ihn deswegen auch so ungeheuer klug wie kaum jemand im 20. Jahrhundert erfassen. Bei Nietzsche war das goldene Zeitalter die Antike vor Platon und die Antike der dionysischen Mysterienspiele, des Beginns der Tragödie, das war für Nietzsche das goldene Zeitalter. Es gab da also schon in der Rezeption auch der Romantik im späten 19. Jahrhundert ganz verschiedene Vorstellungen davon, was eigentlich das ideale Zeitalter, das goldene war. Die Vorstellung teilen jetzt Nietzsche und Friedel, nur gehen sie in den Epochen ein paar Jahre auseinander. Obwohl Friedel auch eine ganz, ganz tiefe, große Faszination für die klassische Antike hatte. Ja, ganz unbedingt, das ist ganz klar. Also auf der Seite, das ist genau vor dem Abschnitt, den ich gelesen habe, da heißt es nämlich, kurz, Nietzsche war die letzte große Glaubensstimme des Westens, wie Dostojewski die letzte aus dem Osten war. Und wenn man diesen als den letzten großen Byzantiner und Luther, da haben wir es auch, als den letzten großen Mönch bezeichnet haben, so konnte man Nietzsche den letzten Kirchenvater nennen. Das ist schon ziemlich gut. Also, das klingt erstmal sehr abstrus oder völlig widersinnig, so in der Auffassung, sagen wir mal, in der schulmäßigen oder der gemeingültigen Auffassung der Nietzschen Philosophie heute oder eigentlich schon seit dem späten 19. Jahrhundert. Also Friedel sagt ja an anderer Stelle, wer Nietzsches Immoralismus überhaupt nicht begriffen hat, weil er noch überhaupt nichts von Moral weiß, ja, in seiner Dummheit und ethischen Verkommenheit, das ist dann der Nietzscheaner. Also, stimmt auch vollkommen. Und also in der allgemeinen Schulmeinung über Nietzsche ist er ja der Prediger gegen das Christentum. Man verweist da auch gerne auf seine im Übrigen wirklich großartige Schrift, der Antichrist. Und schon Zarathustra kommt ja ständig vor, der Gott ist tot und Gott ist gestorben. Und wann stirbt Zarathustra, wo der Papst den letzten Eremiten, den letzten Mönch, das wäre sozusagen wirklich der Letzte, der den Glauben in einem mystischen Sinne begreift, so wie dann eben auch Kierkegaard oder wie, wenn man so will, die noch radikalere französische Entsprechung Kierkegaards, Léo Blois, das auffasst. So meint es ungefähr Nietzsche nämlich mit diesem letzten Eremiten. Das sind solche Gestalten wie Léon Blois oder Kierkegaard, die es wirklich mit diesem ursprünglichen mystischen Glauben des Christentums radikal ernst gemeint haben. Und also kommt dauernd, aber schon in der Häufigkeit und in der Tiefe der Auseinandersetzung mit Nietzsche merkt man schon, dass das so einfach nicht ist, dass er einfach nur das Christentum ablehnte. Und das beschreibt Friedell nämlich ungeheuer richtig, wenn er sagt, der letzte Kirchenvater, also einer, der ein so großes Ethos der Wahrheit hatte und der Wahrhaftigkeit sich selber gegenüber und ein solches Erkenntnisethos, das er gesehen hat, das Christentum hat irgendwie nur noch instrumentelle oder funktionelle Bedeutung, aber ist von seinen eigentlichen frommen Ursprüngen so weit abgelöst, dass man es als für tot erklären kann. Das ist der Tod Gottes bei Nietzsche. Dahinter steckt auch die Klage, das Universum ist jetzt leer und kalt und öde. Ja? Das hat Friedell nämlich ungeheuer tief erfasst. Und deswegen kann er ihn in dieser Sehnsucht, in dieser tiefen Sehnsucht nach einer neuen Transzendenz und einer neuen Religion kann man ihn nämlich sehr wohl als letzten Kirchenvater bezeichnen und als Friedell, ganz auf der Linie eben eines großen jüdischen Religionsphilosophen, Karl Löwit, der hat sicherlich nicht das von Friedell, also keineswegs, ich weiß gar nicht, ob der den kannte, aber der war nach Friedell, also ich glaube so ungefähr eine Generation oder eine gute Generation nach Friedell, genauso interpretiert. Und das ist natürlich bis heute eine der Nietzsche-Interpretationen, die die Diskussion über die nietzschische Philosophie bestimmen. Und insofern muss man sagen, da ist Friedell weit voraus schon mit dieser Nietzsche-Auffassung. Und da darf man ihn überhaupt nicht unterschätzen. Also da muss man eigentlich sagen, das ist ein genialer Gedanke von ihm und er hat es einfach ungemein tief erfasst. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Bernhard Viehl. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 26.12.2013 hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.